Zum Tag des leuchtenden Sterns gab die französische antiimperialistische Front das unvergängliche klassische Werk des Genossen Kim Jong-il, die einmütige Geschlossenheit weiter festigen und den Geist der Bevorzugung der koreanischen Nation voll entfalten, im Verlag Demokrat als Broschüre heraus. Aus gleichem Anlass gab auch der spanische Verlag Anfer das Werk des Genossen Kim Jong-il durch den großen Zusammenschluss der ganzen Nation, die selbstständige und friedliche Vereinigung des Vaterlandes erreichen, als Broschüre heraus.